und er breitete vor Raskolnikow ein paar graue Beinkleider aus leichtem, wollenem Sommerstoff aus. Weder ein Löchlein noch ein Fleckchen, dafür aber sehr anständig, obwohl sie getragen sind. Dazu eine ebensolche Weste in derselben Farbe, wie es die Mode verlangt. Und dass sie getragen sind, ist offen gestanden auch besser. Sie sind weicher, schmiegen sich zärtlicher an. Siehst du, Rodja, um in der Welt Karriere zu machen, genügt es meiner Meinung nach, sich stets nach der Saison zu richten. Wenn man im Monat Januar keinen Spargel isst, behält man ein paar Rubel mehr im Beutel. Ebenso ist es mit diesem Kauf. Wir haben jetzt die Sommersaison und da habe ich auch Sommerliches gekauft. Denn zur Herbstsaison wird sowieso ein wärmerer Stoff vonnöten sein. Also wird man dies ablegen müssen. Umso mehr, als dies alles bis dahin von selbst erledigt sein wird. Wenn nicht aus stärker gewordenem Luxusbedürfnis, so doch infolge innerer Zerrüttungen. Nun schätz mal. Wie viel meinst du? 2 Rubel 25 Kopeken. Und vergiss nicht, mit derselben Zusicherung, haben sie ausgedient, erhältst du im nächsten Jahr ein anderes Paar umsonst. In Fedayes Laden wird nicht anders gekauft. Man bezahlt nur einmal und hat dann fürs ganze Leben genug, denn ein zweites Mal geht man von selbst nicht mehr hin. Jetzt zu den Stiefeln. Wie gefallen sie dir? Man sieht es wohl, dass sie getragen sind, aber ein paar Monate halten sie noch aus, denn es ist ausländische Arbeit und ausländische Ware. Der Sekretär der englischen Botschaft hat sie vorige Woche auf dem Trödelmarkt verschachert, hat sie nur 6 Tage getragen, braucht aber dringend Geld. Der Preis ist 1 Rubel 50 Kopeken. Ist das nicht ein glücklicher Einkauf? Aber vielleicht passen sie nicht, bemerkte Nastassja. Nicht passen? Und was ist das hier? Er zog aus der Tasche den alten, zerrissenen, mit eingetrocknetem Schmutz bedeckten Stiefel Raskolnikows hervor. Ich bin mit dem als Vorlage hingegangen. Nach diesem Scheusal hat man das richtige Maß festgestellt. Alles war sorgfältig bedacht. Und wegen der Wäsche habe ich mich mit deiner Hausfrau zuvor beraten. Da sind zunächst 3 leinene Hemden mit modernem Kragen. Also nun die Rechnung. 80 Kopeken die Mütze, 2 Rubel 25 die übrigen Kleider, im Ganzen 3 Rubel und 5. 1 Rubel und 50 die Stiefel, weil sie gar so gut sind. Macht 4 Rubel 55. Und die ganze Wäsche 5 Rubel. Wir haben einen en gros Preis gemacht, das ist summa summarum 9 Rubel 55 Kopeken. Den Rest, 45 Kopeken in Kupfer, bitte ich hiermit in Empfang zu nehmen. Da lege ich sie hin. Und nun, Rodja, bist du in deiner ganzen Kleidung wiederhergestellt. Denn dein Mantel kann meiner Meinung nach nicht bloß weiter dienen, sondern er macht sogar noch einen besonders anständigen Eindruck. Es macht sich bezahlt, wenn man bei einem guten Schneider arbeiten lässt. Was Strümpfe und das Übrige anbelangt, das überlasse ich dir selbst. Wir haben an Geld noch 25 Rubel.